Theresa May bleibt britische Premierministerin, jedenfalls erst einmal. Nur in Sachen Brexit beantwortet das keine einzige Frage. Da ist die Situation mindestens genauso undurchschaubar wie einen Tag vorher, als May die Abstimmung über den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union im britischen Unterhaus krachend verloren hat. Möglicherweise sogar noch ein bisschen undurchschaubarer, denn einen politischen Neustart wird es im Vereinigten Königreich bis auf Weiteres nicht geben. Also muss man mit dem arbeiten, was die Regierung in London geliefert hat. Und das ist mit Blick auf den Brexit aus Sicht der Europäischen Union quasi nichts. Es weiß in Brüssel niemand, was die Briten wollen, auch wenn man annimmt, dass die meisten keinen Chaos-Austritt möchten. Aber den Deal, wie man ihn in Brüssel nennt, den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag, den wollen sie eben auch nicht. Aus dem EU-Parlament, aus der EU-Kommission und auch von vielen der 27 EU-Mitgliedstaaten kamen deshalb neben Äußerungen des Bedauerns über den Ausgang der Brexit-Abstimmung auch eindringliche Appelle Richtung London. Zum Beispiel vom CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber. Bitte sagt uns endlich, was ihr wollt. Gebt uns eine klare Orientierung. Dann ist Europa bereit, auch Gespräche darüber zu führen und zu einem guten Ende zu bringen. Das, was Weber hier sagt, klingt so, als könne es doch noch einen kleinen Rest an Verhandlungsspielraum geben, den Brüssel London möglicherweise einräumt. Allerdings wollte das bisher weder aus der Kommission noch aus den Mitgliedstaaten jemand so sagen. Stattdessen wartet die Europäische Union auf Bewegung aus Großbritannien. Der Ball liege jetzt dort, sagte auch Michel Barnier, der für die EU den Austrittsvertrag mit den Briten verhandelt hatte. Wir haben die demokratischen Entscheidungen in Großbritannien immer respektiert, deshalb werde ich jetzt nicht über mögliche Szenarien spekulieren. Dabei geht es genau darum, um die Frage nämlich, wie es nun weiterläuft mit dem Brexit. Schließlich wird die Zeit knapp. Nur noch 10 Wochen sind es bis Ende März. Für den 29. ist der britische Austrittstermin bislang festgeschrieben. Dabei liegt die Betonung auf genau diesem Wort. Bislang. Über eine Verschiebung des Austrittstermins wird in Brüssel schon länger gesprochen. Die Times will sogar erfahren haben, dass die EU eine Frist bis Ende 2020 einräumen könnte. Dafür gibt es bisher allerdings keine Bestätigung. Schwierig dürfte das aber allein schon wegen der Europawahlen Ende Mai werden, an denen Großbritannien sich dann noch beteiligen müsste. Noch stehen die Zeichen also auf einen chaotischen Abgang der Briten aus der EU. Allerdings, tatsächlich glaubt daran kaum jemand, zumindest nicht diesseits des Ärmelkanals.